driving home. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts. Dank der Bewegung, sage ich jetzt einfach mal, die Uli vom Haus 8 heißt, denn ich habe herausgefunden, es ist nicht wirklich ein Mensch, sondern mehrere Menschen. Und ja, danke schön lieber Uli, er hat mir eigentlich ein Gerät geschenkt, und zwar so ein 8mm Projektor, mit dem man auch aufnehmen kann, und ja, dabei war auch ein Mikro und eine kleine Schrift, also ein kleiner Zettel mit der Schrift viel Spaß mit dem Mikro. Also hier ist das Mikro aus den 60ern, das ich gerade benutze, und ich stelle auch gerade, nicht gerade fest, aber seit einigen Stunden stelle ich fest, dass mein MacBook eigentlich bald zugrunde geht, leider. Naja, ich hoffe, ihr hört das Geräusch im Hintergrund nicht. Diese Folge widme ich den Menschen, der mein Intro gemacht hat. Und zwar, der heißt Marcin Bajric. Seine Gruppe heißt Deutsche Post. Und ja, die machen ganz viele und lustige Lieder. Und ich würde euch jetzt einfach mal gerne 5-6 Lieder davon vorstellen. Und ich bin froh, wieder zurück zu sein. Also viel Spaß mit den Liedern erstmal. Očima sjaj, suza nosi će kraj, žar tokom do beskraja. Nekog drugog dana, osmijehom lažne ljubavi, nekog drugog čovjeka. Možda bolje je, ne mislim na te. Nemoj da voliš me, tako je najbolje. Nemoj da voliš me, molim te. So, das war das eine Lied und es heißt Ich bitte dich. Und ja, in diesem Lied geht es eigentlich darum, dass der Sänger bzw. die Gruppe bzw. der Autor des Liedes, ja, wie so oft eine Frau, um ihr Herz bittet. Naja, ist schon toll, eine Frau zu sein. Man wird immer irgendwie verwöhnt, denke ich mal, oder auch nicht. Vielleicht irre ich mich da, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier kommt das zweite Lied. Und das zweite Lied heißt, ja, wie könnte man das übersetzen? Meine Blume, die richtig viel Farbe hat, oder so. Meine bunte Blume, genau. Viel Spaß damit. Vremena teška su ova, ništa lijepo iz ljudskih umova. Živi pjesak svud oko nas, a naša ljubav jedini je spas. Dušo, volim te, trebam te i ja želim te kraj sebe. I u dobru i u zlu, sve moje neka bude tvoje. Sve moje neka bude tvoje. Ostani uz mene ti, u cijete šareni. Kraj sebe i u dobru i u zlu, sve moje neka bude tvoje. So, das war ein bisschen Reggae Fever, nun noch ein Lied und dann ist auch Schluss mit dem heutigen Podcast. Endlich mal wieder nach einer super langen Zeit und ja, ich habe so viel zu berichten und ich hoffe, ich werde dieses Jahr noch die Japan-Folge zusammenkriegen oder zusammenbekommen, zusammenschneiden oder neu sprechen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem letzten Song der Gruppe, die heißen Bosnische Post. Wenn jemand mehr Infos will, ja, irgendwann in den nächsten Folgen wird es ein Interview mit der Gruppe geben. Und ja, der Sänger, der hat mir das Intro zur Verfügung gestellt, beziehungsweise zusammengebastelt, also dieses, also das, was ihr am Anfang hört, sagen wir es mal einfach so. Naja, ich bedanke mich vielmals an Uli Acht, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich den Projektor jemals nutzen werde und ich finde das super lustig, dass du mir so ein Riesending schickst, das muss ein Vermögen gekostet haben. Ich meine, und der Projektor selbst bringt auch eigentlich sehr viel auf eBay, habe ich gesehen. Und Dankeschön für das Mikro, denn endlich kann ich wieder podcasten. Denn wie ihr schon wisst, mein altes Mikro ist im Eimer. Mein iPod ist auch im Eimer und ich habe eine heisere Stimme und eine super Kater. Denn gestern haben wir ein bisschen gefeiert mit Freunden. Beziehungsweise nicht nur gestern, sondern heute früh auch noch. Wenn, also als alle weg waren, das war irgendwann gegen, naja, so 2:30, 3:15. Und dann noch ein bisschen aufräumen, so um 4 kam ich ins Bett und nun haben wir 9 Uhr und ich bin wach schon seit 1,5 Stunden. Naja, wie gesagt. Viel Spaß mit dem letzten Song und bis bald. Und das nächste Mal vielleicht nicht mit einer heiseren Stimme. Wer weiß. Das war's von mir, euer Unwahrer Mund. Ovo što vidim mi se ne sviđa, spodobe noći su pa svuda. Pare otimaju pjancima, svoja tijela daju strancima. Lažni osmijeh u ta poglede, lažni osmijeh me dodiruje. Lažni osmijeh u ta svjetove, lažni osmijeh nije za mene. Ja sam miran, stakam oči, ja sviram. Ja sam haj, ja sam rob, ja sam car. Sve što želim da ću sebi na dar. Yeah, miram, sklapam oči, ja sviram. Ja sam haj, ja sam rob, ja sam car. Sve što želim da ću sebi na dar.